Kundgabe 1611a. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1940. Freier Wille unerlässlich zur Erlösung. Selbsterlösung. Vermöge des freien Willens hat es der Mensch in seiner Macht, sich zu erlösen. Er ist nur schwach und kraftlos, ohne Anwendung der Gnadenmittel, ohne Zuwendung geistiger Kraft. Gnade ist alles, was Gott in seiner Liebe dem Menschen verabreicht, so dieser sie begehrt. In der Gnade Gottes zu stehen heißt, von seiner Liebe ständig betreut zu werden, und diese Liebe greift überall dort ein, wo der Mensch in Gefahr ist. So seiner Seele Gefahr droht, hilft die göttliche Liebe ihm, sofern der Mensch selbst nicht sich dieser Hilfe widersetzt. Das wirksamste Gnadenmittel ist das Gebet. Es ist das Gebet das Mittel, Gnaden zu empfangen, ungemessen. Das heißt, immer wieder Kraft und Hilfe in allen Nöten und Leiden der Seele. Es bewirkt das Gebet, dass die guten geistigen Wesen sich helfend dem Menschen zur Verfügung stellen. Das heißt, die Kraft, deren sie in Fülle besitzen, abgeben dem im Gebet Kraft anfordernden Menschen. Denn dann ist der freie Wille des Menschen tätig gewesen, Kraft aus Gott anzufordern. Es ist also das Gebet ein Mittel, Gnaden ungemessen zu empfangen. Und ein weiteres Gnadenmittel ist das Betätigen in Liebe. Denn mit jedem Werk uneigennütziger Nächstenliebe fließt ihm die göttliche Gnade in Form der göttlichen Liebe zu. Und diese drängt den Menschen zu immer regerer Liebetätigkeit. Und nur durch die Liebe erlöst sich der Mensch. Also wird die Kraft im Menschen desto stärker, je mehr er sich in der Liebe übt und dadurch die Gnade Gottes in Empfang nimmt. Das heißt, vermehrte Kraft zu seiner Selbsterlösung. Es kann dem Menschen keine Kraft oder Gnade zufließen, der nur irgendwelche Form erfüllt. Es muss das innerste Herz ihn drängen, zu beten und zu lieben. Nur dann kann ihm Gnade vermittelt werden. Und Sorge, Krankheit und Trübsal sind Beweise göttlicher Liebe, denn sie sollen den Menschen in den Zustand bringen, die Gnadenmittel anzuwenden, also im Gebet Hilfe zu erflehen und in der Liebe zum Nächsten tätig zu werden. Und es lenkt Gott die Menschen dadurch so, dass sie Verlangen tragen, in den Strahlen der göttlichen Gnadensonne zu stehen. Er trägt ihnen gewissermaßen die Gnadenmittel an, auf dass sie sich ihrer bedienen. Der geistig Vollkommene aber steht im gleichen Willen mit Gott und ist als Ausführender des Willens in gleicher Weise bemüht, die Wesen auf Erden so zu beeinflussen, dass sie sich der Gnadenmittel bedienen. Sie regen den Willen des Menschen an, liebend tätig zu sein und Gott um seine Kraftzuwendung zu bitten. Dann erst ist der freie Wille recht genützet. Es ist der Mensch dann fähig, sich selbst zu erlösen. Denn er tut alles mit Gottes Hilfe. Er nimmt die Gnade Gottes in Anspruch und lebet also in und mit Gott. Amen.